herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldlehre. Der Podcast mit Philipp Pönisch und Nick Stieglitz. Erfahre alles, was du wissen musst, damit dein Geld nicht leer ausgeht. Ob Anlageklassen, Investmentstrategien oder aktuelle Wirtschaftsthemen. Wir bringen Licht ins Dunkle. Geldlehre, das Original. Und nur echt mit Doppel-E. Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge Geldlehre. Mein Name ist Philipp Pönisch und mit mir dabei ist Nick Stieglitz. Moin aus Schwerin MV nach Bünde NRW. Hallo Nick. Hallo Philipp, moin. Nick, wir haben es angekündigt und wir sind heute nicht alleine. Und wir haben tatsächlich einen bei uns zu Gast, der schon, das ist jetzt ein Comeback sozusagen, also das zweite Mal zu Gast in unserem Podcast. Ich glaube, das ist Premiere, das hat glaube ich noch keiner geschafft. Das ist der Julian Nagelsmann von Bayern München jetzt oder zumindest so als Vorgriff, kann man das so sagen? Ja, vielleicht. Wir begrüßen ganz herzlich mit einem herzlichen Moin nach Frankfurt den Florian Koch von Scope. Schön, dass du da bist. Hallo Florian. Ja, hallo aus Frankfurt, vielen Dank für die zweite Einladung. Ja, du hast ja quasi in deiner ersten Folge, die du bei uns zu Gast warst, schon direkt die Bewerbung abgegeben sozusagen, dass du gerne nochmal wiederkommen möchtest und hattest da auch mit einer interessanten Story aufgewartet, wo Nick und ich gar nicht lange zögern mussten und haben gesagt, ja, das müssen wir auf jeden Fall nochmal separat besprechen. Du hast damals erzählt, Mensch, Jungs, wir bei Scope, und da bist du ja insbesondere federführend verantwortlich, ihr führt einmal im Jahr eine sogenannte Aktiv-Passiv-Studie durch. Das bedeutet, ihr beleuchtet im Groben, was ist besser, aktiv oder passiv investieren? Ich glaube, das kann man so als Headline vielleicht stehen lassen. Die große Glaubensfrage. Aber ganz so einfach und ketzerisch wollen wir es gar nicht halten. Lass uns durchaus mal wissenschaftlich rangehen. Florian, erzähl doch mal bitte, was sind die Gedanken, was sind die Vorüberlegungen, die ihr euch bei Scope gemacht habt, bevor ihr diese Studie ins Leben gerufen habt? Gibt es irgendwelche Annahmen, die ihr versucht damit zu beweisen oder auch zu widerlegen? Leg los, die Bühne gehört dir und welcome back. Ja, das mache ich natürlich gerne. Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, wir bei Scope machen nun seit sehr vielen Jahren eine Aktiv-Passiv-Studie und wir schauen uns für die 8 wichtigsten Aktienkategorien an, also in unseren Peer Groups, welche Fonds ihren Vergleichsindex schlagen. Und da will ich schon mal sagen, also wir verpassen ja quasi den aktiven Fonds einen Vergleichsindex, wo wir sagen, der könnte als grober Benchmark oder Vergleichsindex dienen. Das heißt, wir nehmen jetzt keine ETFs und schauen einfach einmal auf Einjahressicht, ob denn die aktiven Manager diesen Vergleichsindex schlagen können. Das machen wir, wie gesagt, für alle großen Aktienkategorien, also Aktien Deutschland, Europa, Welt, Asien und verschiedene andere Kategorien und kommen dann zu der Outperformance Ratio. Und das ist nichts anderes als der Anteil der Fonds, die es auf Einjahressicht schaffen, diesen Vergleichsindex zu schlagen. Das ist ja auch immer ganz interessant, wenn wir hier mit Kunden im Gespräch sind, dann ist ja dieser Begriff ETF ein geflügeltes Wort für gefühlt ganz, ganz viel. Also die Leute kriegen das manchmal gar nicht so richtig zugeordnet, was sie damit in Wirklichkeit meinen, weil einfach medial das Thema so ausgeschlachtet wird, investieren in ETF und du machst hier an der Stelle langfristig nichts verkehrt. Aber es fällt dann für die Kunden doch schon mal schwerer, dann zu unterscheiden, erstmal, was für ein ETF meinen sie genau, was wollen sie damit eigentlich bezwecken. Lass uns da vielleicht nochmal eine ganz kurze Rolle rückwärts machen, weil das ist ja interessant zu sagen, wir vergleichen jetzt hier nicht aktive Fonds gegen einen ETF, sondern gegen einen Vergleichsindex, der aber am Ende des Tages ja gar nicht so viel anders ist als ein ETF, weil ein ETF beruft sich ja meistens auf einen Vergleichsindex. Mhm. Nick, willst du da vielleicht nochmal ganz kurz ausholen, dass wir das mal grob einordnen? Ja, du hast es im Grunde ja super beschrieben, also im ETF in der Regel. Es gibt ja mittlerweile auch aktiv gesteuerte ETFs, aber in der Regel ist ein ETF einfach passiv. Das heißt, da wird ein Index abgebildet. Wie dieser Index sich zusammensetzt, da gibt es ja mittlerweile zig Hunderte. Das kann ja gar kein Mensch mehr irgendwie vergleichen. Deswegen macht das total Sinn, was Scope da macht, selber einen Index festzulegen. Aber Philipp, genau wie du es gesagt hast, es geht genau darum, was macht ein aktives Fondsmanagement, wo wirklich Menschen eingreifen, Analysen machen und kaufen, verkaufen, hoch und runter, im Vergleich einfach zu, ich kaufe den breiten Markt. Und ich habe es ja eben schon mal gesagt, das ist ja die Frage aller Fragen, mit der wir uns ständig auseinandersetzen und wo es ja auch ganz viele Wahrheiten und auch falsche Aussagen zu gibt. Und deswegen, ich finde das wirklich großartig, auch dass der Florian sich jetzt nochmal die Zeit genommen hat, damit wir wirklich mal uns ganz konkret mal Zahlen angucken können. Ja, wie ist das denn überhaupt? Weil am Ende, die Zahlen, die lügen nicht so. Die sind, wie sie sind. Und wir haben ja in unserem Podcast auch viele, die sich mit dem Thema Investieren das erste Mal beschäftigen. Und um auch da die Begrifflichkeit nochmal zu klären. Also ich glaube, für die meisten Leute ist der DAX durchaus ein Begriff. Wir haben es ja auch häufiger schon erwähnt, ist nicht unser Lieblingsindex. Aber das ist er eben. Er ist ein Index. Also sprich, er bildet einen Markt in einer speziellen Region, nämlich in dem Fall Deutschland ab, der Deutsche Aktienindex. Und man kann schwer den Deutschen Aktienindex selbst nachbilden, selbst kaufen. Man kann aber ein ETF auf ein DAX kaufen, also sprich ein Finanzinstrument, was den DAX abbildet. Und ja, Florian, dann lass uns doch direkt mal mit dem Thema Deutschland starten, weil das ist, glaube ich, ein Negativbeispiel, vor allem letztes Jahr gewesen, wo es die aktive Manager, also sprich, wo ein Fondsmanagement-Team sich Gedanken gemacht hat, wie genau setze ich, wie gewichte ich die deutschen Unternehmen, welche Unternehmen bevorzuge ich, welche nehme ich vielleicht raus, die sich also sprich ganz mit ganz viel Manpower darum gekümmert haben, eine sehr gute Performance für deutsche Aktienunternehmen rauszusuchen. Und sie haben es letztes Jahr nicht so gut hingekriegt wie der breite Markt, also wie der ETF auf einen DAX. Ja, schieß mal los, Florian. Was war denn da genau los? Was habt ihr erkannt? Genau, also Aktien Deutschland ist natürlich, weil wir ja auch hier in Frankfurt located sind, natürlich immer eine Kategorie, die ziemlich breit beobachtet wird. Da ist es so, dass, wie du es gerade schon gesagt hast, die Outperformance-Ratio sehr, sehr schlecht ist für 2023 gesprochen. Die lag gerade, also war wirklich eine der schlechtesten der 8 Kategorien. Das hat natürlich Gründe, die haben wir uns näher angeschaut. Es ist so, dass gerade für Aktien Deutschland natürlich, da fällt ja auch immer so ein bisschen der MDAX, SDAX oder halt der deutsche Mittelstand so ein bisschen mit rein. Und da war es so, dass in den letzten Jahren die Fondsmanager, die Nebenwerte, also Aktien aus dem MDAX oder SDAX mit reingemischt hatten, eigentlich einen Performance-Vorteil hatten. Das heißt also, die konnten den Vergleichsindex, der mehrheitlich auf große Unternehmen nur gesetzt hat, quasi outperformen. Und gerade im letzten Jahr, 2023, war das quasi der große Nachteil, weil man eben diese Nebenwerte mit beigemischt hat im Portfolio. Kannst du das einmal in Zahlen ausdrücken? Also wie viel Fonds habt ihr euch, also wie viel aktiv gemanagt habt ihr euch angeschaut und wie viel davon haben jetzt den Index geschlagen? Genau, also für Aktien Deutschland, da sage ich, der Vergleichsindex war für uns der MSCI Germany Standard Core Across. Das heißt also, das ist eine Indexmethodik von MSCI. Wenn man den jetzt auf den DAX legen würde, würden die relativ ähnlich laufen, aber wir haben uns für die Studie auf die MSCI-Indizes quasi gestützt. Die Anzahl der Fonds für die Kategorie waren für 2023 51. Das heißt, da kommen immer ein paar mehr, aber weniger zu. Es gibt ein paar Neugründungen Fonds, es gibt vielleicht ein paar Fonds, die mergen oder die dann auch schließen. Also für 2023 waren es 51 Fonds und da konnten gerade mal 7,8% diesen Vergleichsindex schlagen. Das ist eine Outperformance-Ratio, die ist sehr, sehr schlecht. Vor allem, wie ich es gerade schon gesagt hatte, in der Historie war gerade Aktien Deutschland eher bekannt dafür, eine hohe Outperformance-Ratio zu haben. Also wenn man mal so 3 Jahre nach hinten schaut, waren die alle über 50%, 40%. Also das heißt, war eine wesentlich höhere Zahl. Und ich hatte gerade schon einen Grund erwähnt. Das war wirklich dieser Positive Bias, wenn man diesen Nebenwert mit allokiert hatte, die auf lange Sicht sich besser entwickelt hatten als die Large Caps. Also man muss ja sagen, von 51 aktiv gemanagten Fonds haben es gerade mal, ich sage jetzt mal 4 Stück werden das ja wahrscheinlich dann gewesen sein, 4 Stück geschafft, den Index zu schlagen. Und alle anderen 47 waren schlechter. Hätte man einfach einen Index kaufen können und gut ist. So. Also das ist ja schon dramatisch, würde ich jetzt mal fast sagen. Genau, das ist jetzt wirklich das Negativbeispiel, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Die Kernbotschaft, das ist die Kernbotschaft, die eigentlich über der ganzen Studie schwebt, ist, es gibt die aktiven Fonds, die diesen Vergleichsindex schlagen. Nur man muss halt als Anleger wirklich genau schauen, dass man wirklich diese Fonds findet. Und ich glaube, es gibt momentan keine bessere Zeit. Im Internet gibt es so viele Tools, die kostenlos sind. Wir bieten und mit dem Scope Explorer auch eine Plattform an, wo man das kostenlos vergleichen kann. Anleger sollten also wirklich demnach genau schauen, was für Fonds sie kaufen und einfach mal schauen, was hat denn der Fonds in den letzten Jahren für eine Performance geliefert. Und was, wenn ihr diese Zahlen... Ich wollte da gerade einmal eingreifen, weil was natürlich auch helfen kann, ist, den Podcast Geldlehre zu verfolgen, weil im November letzten Jahres, Nick, hatten wir Bärenberg zu Gast mit der großen Thematik deutscher Mittelstand. Und da haben wir letztlich genau das, was Scope jetzt in der Studie auch bewiesen hat, bereits vorbesprochen, dass wir gesagt haben, Mensch, auch insbesondere der genannte Fonds von Bärenberg hat die Performance nicht so gut abgeliefert in den letzten 10-12 Monaten. Und die Gründe waren halt diese Konzentration auf kleine und mittelständische Unternehmen, die dem Index eher geholfen hätten, also dem passiven Investment, wo kleine und mittelständische Unternehmen vielleicht kleiner gewichtet sind. Ist das jetzt aussagekräftig für die Zukunft? Offensichtlich ja nicht, weil in der Vergangenheit war es nämlich so, dass die gerade die Überperformance auch mit sich gebracht haben. Und von daher, glaube ich, hatten wir da auch letztes Jahr ein gutes Timing mit der Folge, im November, weil wir gucken ja immer an, wo gibt es jetzt Möglichkeiten, und kleine mittelständische Unternehmen, sowohl international auch als in Deutschland, wäre eine Chance aktuell vielleicht. Ist denn, Florenz, sind denn die ganzen Vergleiche bei den Fonds, ist das abzüglich der Kosten? Also das ist ja auch immer das Riesenthema, aktiv gemanagte Fonds sind ja nun mal teurer als ein ETF. Ist das da schon berücksichtigt? Genau, das ist alles nach Kosten. Das heißt also wirklich, es geht wirklich die Performance mit ein, die man als Anleger im Depot letztendlich hätte, wenn man halt diesen Fonds erworben hätte. Was ich noch vielleicht als Statement noch dazu sagen möchte, ist, dass wir natürlich eine Momentaufnahme haben. Das war jetzt eine Einjahressicht. Und wir sagen immer bei Scope, wir sind nicht die besseren Fondsmanager. Was wir als Fondsanalysten prüfen ist, bleibt denn letztendlich der Fondsmanager seinem Anlagegrundsatz treu? Und dann sagen wir auch, naja, ein aktiver Fonds, der muss halt, um wirklich seine ganze Kraft zu entfalten, letztendlich vielleicht auch mal eine kurze Phase kaufen, wo es nicht so gut läuft. Allerdings, wenn er sich seiner Strategie treu bleibt, kann es natürlich dann auf einem längeren Zeitraum, 3 bis 5 Jahre, wieder ganz anders aussehen. Und das ist, wie gesagt, erstmal die Einjahresaufnahme. Und wenn man ganz ehrlich ist, wenn wir mal so aus dem Fenster schauen hier in Frankfurt, es ist natürlich so, der DAX, der macht seine Umsätze ja weltweit. Die weltweite Konjunktur läuft sehr, sehr gut. Das heißt also quasi eine Siemens oder alle anderen großen Unternehmen, SAP, die machen ihre Umsätze. Und wenn man wirklich mal schaut, welche Unternehmen denn hier in Deutschland operieren, das ist nämlich dann der MDAX oder der SDAX oder Unternehmen aus diesen zwei Indizes, die haben natürlich dann mit der Konjunktur zu kämpfen. Und wenn man sich das so ein bisschen mal zusammenfügt, dann gibt es eigentlich ein sehr, sehr gutes Gesamtbild, wenn man sagt, naja, MDAX, SDAX-Titel bilden die Konjunktur ab. Die ist momentan eher nicht so gut, sage ich mal, hier in Deutschland. Und dementsprechend natürlich dann auch regelkonform, dass die Nebenwerte dann nicht so mitgezogen haben in 2023 wie die großen Large Caps. Das ist ja ein super Hinweis, den du da gibst. Das ist ja, das sagen wir auch immer beim Fondsmanager, viel wichtiger, dass der seiner Linie treu bleibt, auch wenn es eventuell mal Phasen gibt, wo es gerade nicht so läuft. Also man muss ja nur mal dran zurückdenken. Wir haben ja jetzt nach Corona auch das Thema mit Öl gehabt und dann gibt es den einen oder anderen Manager, der sagt, ich möchte Öl und Rüstung nichts mehr zu tun haben. Vielleicht auch, weil es, also gerade bei Öl, vielleicht auch nicht die Zukunft ist, halt mich da raus. Aber wenn gerade die Werte mal 1-2 Jahre bombastisch gut laufen, dann bist du natürlich bei der Party nicht mit dabei. Würde es in diesen ganzen Statistiken ganz schön schlecht aussehen. Aber jeder, der sich damit beschäftigt oder jeder zumindest, der die gleiche Denkweise hat, der kann das nachvollziehen. Also ich selber sage auch, nee, ich halte meine Finger aus Öl lieber raus. Ich glaube eher an das Nachhaltige unter Umständen. Und da muss ich eben mal 1-2 Jahre vielleicht auch mal bei der Rendite nicht ganz vorne mitschwimmen. Alles mal besser, als wenn man dann einen Manager hat, der sagt, okay, letztes Jahr ist Öl doch gut gelaufen, jetzt schichte ich mal alles wieder in Öl um und in dem Jahr läuft Öl wieder nicht. Also das ist ja viel, viel wichtiger, als nur auf die nackten Zahlen zu gucken. Und ich habe es ja gerade eben gesagt, die 7,8% im DAX oder bei den deutschen Aktien, das ist ja schon wirklich heftig gewesen. Aber genau wie du es eben sagtest, davor die Jahre waren es 40-50% der aktiv gemanagten Fonds, die besser waren. Und das ist dann schon mal mehr, als ich jetzt ehrlich gesagt erwartet hätte, weil wir auch immer, Philipp und ich, so ein bisschen diesen Gedanken weitertragen und sagen, es sind am Ende vielleicht wirklich nur 20-30% der aktiv gemanagten Fonds, die besser sind als ein Index, aber die muss man eben finden und die kann man auch finden. Mhm. Ja. Meine Idee wäre jetzt, dass wir vielleicht mal ein bisschen globaler gucken, das wäre jetzt, haben wir ja uns mal Deutschland rausgezogen, aber dass wir mal so im großen Ganzen da mal die Zahlen aufs Tablett bringen, weltweit, wie hat das da ausgesehen? Genau, also wir haben insgesamt 8 Kategorien angeschaut. Das sind insgesamt um die 2000 Fonds, die wir da analysiert haben. Es haben für 2023 460 aktive Aktienfonds den Vergleichsindex geschlagen. Das ist, wenn man jetzt mal alles zusammennimmt, eine Outperformance Ratio von 23,3%. Man kann also grob gerechnet sagen, jeder Vierte hat es immerhin geschafft, diesen Vergleichsindex zu schlagen. Und das war für 2023. Wie war es da so die Jahre davor? War das auch ungefähr in dieser Kategorie oder? Also wir haben in 2023 eine deutlich schlechtere Outperformance-Ratio gesehen. Also wenn ich mir das, ich habe die Studie in 2022 ja auch verfasst, wenn ich das mal vergleiche, waren es in 2022 10 Prozentpunkte mehr. Das waren also 33%. Da war es immerhin jeder Dritte, der es geschafft hat. Also man sieht diese ganzen Dynamiken leben. Und auch wenn zum Beispiel das letzte Jahr für Investoren gefühlt ein relativ leichtes Jahr war für Fondsmanager, so war es gerade ein sehr, sehr schweres Jahr, weil es eben so leicht ausgesehen hat. Wenn wir uns mal in Gedanken rufen, wie die Aktienmärkte gelaufen sind, gerade ab November und welche Titel da gelaufen sind, also ich meine die Nvidias, die Microsofts, die ganz großen, Magnificent Seven, ist ein geflügeltes Wort, kennt ja jeder. Und welcher aktive Fondsmanager hatte dann wirklich noch den Glauben daran, nochmal diese Titel im Portfolio überzugewichten, um halt wirklich einen Benchmark oder Vergleichsindex zu schlagen? Und gerade wenn die Märkte so steil laufen, dann sieht man meistens Performance-Nachteile, weil nämlich dann nicht mehr die Diversifikation im Portfolio spielt, sondern wirklich nur noch das Übergewichten von Einzelpositionen. Und genau das finde ich super. Das ist für mich die perfekte Botschaft, weil genau was du sagst, die Magnificent Seven sind gelaufen ohne Ende. Und ganz ehrlich, wenn ich meinem Geld einen Fondsmanager gebe und dann sehe, dass eine Nvidia teilweise mit einem Kursumsatzverhältnis von 20 bewertet ist, also ich sag mal, andere Tech-Titel sind bei Kursumsatzverhältnis von 2, 3 oder 4, also wahnsinnig hoch bewertet und auch eine Tesla und wie sie alle heißen, dann bin ich ehrlich gesagt froh, wenn ein Manager auch mal sagt, so, das ist mir zu teuer, das Unternehmen ist super, aber nicht zu jedem Preis, ich gehe jetzt mal da raus. Wenn jetzt trotzdem die Märkte weiterlaufen, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, das kann ja auch immer mal eine Blase sein, ja klar, dann sind die ETFs, die voll auf diese Titel dann setzen, dass die dann besser performen, ist alles gut. Aber die Frage ist immer, wenn es mal knallt und irgendwann mal kommt eben auch dann eine Korrektur in den Märkten, dass sich die Bewertungen so ein bisschen wieder relativieren, dann ist die Frage, wo ich dann stehe, wenn ich dann 30% in meinem ETF nur aus diesen großen 7 Tech-Unternehmen bestehen. Und da wäre meine Frage wirklich, könnt ihr das anhand der Zahlen belegen, dass zum Beispiel im Crash, also ich denke jetzt an 2020, Corona-Crash, dass da eventuell die aktiv gemanagten besser waren als die passiven? Kann man das dadurch irgendwie auch nachvollziehen? Aber was wir auf alle Fälle sagen können, wenn ein Investor sich für einen ETF entscheidet, kann man zumindest sagen, dass er natürlich bei einem ETF die komplette Downside mitnimmt. Ne? Also dementsprechend 20% minus im DAX sind dann 20% minus im Depot. Und die aktiven Manager haben zumindest die Chance, mit Risikodiversifikation letztendlich diesen Drawdown abzufedern. Was wir beobachtet haben für Corona, war zumindest, dass die ESG oder die Nachhaltigkeitsfonds sich besser entwickelt haben als die herkömmlichen Fonds während der Corona-Krise. Das hat aber auch Gründe, nämlich weil zum Beispiel Technologie, was typischerweise in Nachhaltigkeitsfonds ein bisschen übergewichtet ist, sich sehr, sehr gut entwickelt hat in der Corona-Phase. Wir wissen auch, wie die Nasdaq sich sehr, sehr stark wiederholt hat nach dem Corona-Down. Und dementsprechend hatte quasi die Sektorenallokation wirklich eine risikohemmende Wirkung bei Nachhaltigkeitsfonds. Ich erinnere mich an den Corona-Crash, Nick, wo du gerade die Frage gestellt hast. Da hat mich auf dem Freitagabend einer meiner größten Anleger angerufen, ne? Und ich dachte so, ach hey, na dann mal los. So, und dann rief er mich an und sagte, Philipp, ich habe gerade mein Depot geguckt, so ganz trocken. Und ich wusste ja, okay, die Märkte gerade bei minus 24-25%, das wird jetzt vielleicht mal kurz nicht angenehm. Und dann sagte er, ich habe ja nur 11% verloren. Das ist ja super. Und dann ist mir erstmal ein kleiner Stein vom Herzen gefallen, dass er das wirklich auch in der Lage war, dass der Anleger, minus 11% waren bei dem halt auch ordentlich ein paar tausend Euro, dass er das wirklich so einordnen konnte. Und der Verdienst ist es letztlich gewesen, dass die Fondsmanager vielleicht rechtzeitig, auch da haben wir ja schon über Beispiele in unserem Podcast gesprochen, es hinbekommen haben, die Risiken rechtzeitig zu begrenzen, vielleicht Absicherungsmethoden zu fahren, über Gold zum Beispiel. Und das ist dann ein Riesenvorteil. Jetzt hören wir in Märkten wie 23, wo gefühlt alles geil ist, alles schön, ist es dann eher schwieriger für einen Fondsmanager, dann nochmal besser zu sein, als das, was der breite Markt ohnehin schon tut. Ich würde in dem Zusammenhang gerne noch ein Beispiel oder eine Sache erzählen, weil das spiegelt dem wieder, was Herr Florian eben auch gesagt hat oder du gerade, Philipp. Wenn ich jetzt einen ETF habe, der automatisch aufgrund seiner Konstruktion immer in die nach Kapitalgewichtung in die größten und gerade am besten laufendsten dann meistens auch Titel investiert, dann führt es dazu, dass ich einfach dann eine krasse Übergewichtung habe. Und natürlich, genauso wie du es gerade sagst, Philipp, solange die Unternehmen laufen, sind die Renditen super. Aber ich habe das jetzt gerade vor ein paar Tagen in dem Jahresbericht von dem Terry Smith von Fundsmith, ist ja einer der größten und bekanntesten Fonds weltweit, auch richtig guter Fonds. Und der hat das ganz toll aufgeschrieben. Der hat mal gesagt, jetzt macht euch mal Gedanken. Jetzt für uns ist gerade alles so selbstverständlich, dass eine Nvidia und eine Apple, Amazon, Alphabet, dass das die größten und besten Unternehmen der Welt sind. Das ist so unisonum, dass da sagt jeder sofort am Stammtisch, klar, das ist so. Und dann glauben wir, dass das die nächsten 10, 20 Jahre auch so sein wird. Jetzt hat er mal als Beispiel genannt, Leute, KI, das ist ja gerade in aller Munde. Das ist natürlich ein Riesenthema, aber er ist der Meinung, man kann doch gar nicht sagen, wer da wirklich der Gewinner sein wird. Weil entweder steht es nachher allen zur Verfügung, dann gewinnen alle gleichermaßen oder es ändert sich komplett was. Und als Beispiel hat er mal so 10, 20 Jahre zurückgeguckt und hat gesagt, okay, wer war denn damals bei den damaligen technologischen Entwicklungen, wer war da führend? Und ich lese es mal gerade vor und das kann man mal sacken lassen. Was das Thema Chips angeht, war es Intel damals, ne, wo die jetzt stehen, sieht man. Was das Thema Internet Service Provider angeht, AOL, ja, in aller Munde, redet dort keiner mehr drüber. Mobile Phones, Nokia, was machen die aktuell? Also die machen noch Sachen, aber gegenüber Apple nicht mehr viel. Search Engines, damals alles Yahoo, mittlerweile Google, völlig selbstverständlich. Und dann haben wir Social Media, war damals MySpace die größte Bude und die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Und was er damit sagen möchte und was wir damit auch raustragen wollen, ist einfach, es können sich schnell auch mal Sachen ändern. Ne? Und auch in der heutigen Zeit gab es zum Beispiel bei PayPal und bei Zoom teilweise Beispiele, wo man gesehen hat, ey, ganz schnell ändert sich die Stimmung und dann gehen diese Unternehmen auch in den Keller. Und dann ist es natürlich wichtig, dass du jemanden hast, der sich auskennt und das vielleicht vorher schon antizipieren kann oder zumindest relativ schnell eine Reißleine zieht und nicht einfach immer weiter drauf her investiert, nur weil es ein passives Investment wie ein ETF so verlangt. So, das muss man so ein bisschen, glaube ich, in diesem Rahmen auch mal erwähnen. Ja, cooler Exkurs. Apropos jemand, der sich auskennt, gibt es Bereiche, die euch auffallen, wenn ihr eure Aktiv-Passiv-Studie macht, wo der aktive Fondsmanager das tendenziell häufiger schafft, besser zu sein als der Vergleichsindex? Ja, die gibt es. Und zwar, wir haben ja gerade erstmal über den negativen Auslöser gesprochen. Das war im letzten Jahr leider, muss man sagen, Deutschland. Positives Beispiel wäre die Kategorie Aktien Asien Pacific ex Japan. Das ist eine Kategorie, die eigentlich, wenn man uns die letzten Jahre anschaut, immer eine sehr solide Outperformance-Ratio geschafft hat. Die war teilweise sogar mal über 60% für das Jahr 2023, immerhin 45,6%. Das heißt also über grob gepeilt, jeder zweite Fonds schafft es in dieser Kategorie, den Vergleichsindex zu schlagen. Und da sind wir ja schon in einem Bereich, der sich gerade für uns Europäer, das fühlt sich ja weit weg an. Ne? Also da braucht man ja scheinbar schon eine gute Expertise. Und gerade in dem Bereich Schwellenländer in Asien erleben wir am breiten Markt vor allem schwierige, herausfordernde Jahre in der letzten Zeit. Und auch da hatten wir es in der Weihnachtsfolge, Nick, da hatten wir auch einen Fonds rausgesucht, der es unfassbar gut hingekriegt hat. Also scheinbar kann man das so pauschal sagen, je nischiger, je spezieller, je regionaler vielleicht auch, umso besser klappt eine aktive Auswahl? Und wenn ja, wo sind da die Gründe? Genau, also die Gründe vielleicht erstmal kurz für die Kategorie aufgeführt. Da hast du natürlich gerade schon so richtig gesagt, wir haben das ja auch mal so ein bisschen gerade umkreist eben. Und zwar liegt das wirklich auch so ein bisschen an der Benchmark. Also wenn man sich mal schaut, der MSCI Pacific as Japan, der Index hat ein sehr hohes Gewicht von China. Ich glaube, China ist in dem Vergleichsindex mit 30% gewichtet. Und wir wissen alle, dass 2023 China nach Pandemie leider eher wirtschaftlich enttäuscht hat. Dann gab es noch eine Sondersituation mit dem lokalen Immobilienmarkt. Das waren alles Gründe, die chinesische Aktien jetzt nicht gerade beflügelt hatten. Und wenn so ein Land mit 30% im Vergleichsindex drin ist, dann ist natürlich jede Untergewichtung von einem aktiven Fondsmanager letztendlich dann schon eine Outperformance-Garantie. Und 30% ist ein sehr, sehr großer Anteil. Wenn man so ein bisschen schaut nach USITs oder generell, was so eine gesunde Diversifikation im Portfolio ist, ist ein Länderanteil von einem Regionenfonds mit 30% für ein Land schon sehr, sehr viel. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass viele aktive Fondsmanager in dieser Vergleichsgruppe wirklich China untergewichtet hatten. Und wenn wir uns die Daten anschauen, ist das auch der Fall. Das heißt also, es haben genau die Fonds immer sehr positiv abgeschnitten, die halt eben China und die Einzelwerte dort nicht so hochgewichtet hatten. Und wie du es gerade auch schon gesagt hast, Philipp, unsere Beobachtung ist wirklich, dass Regionen von Emerging Markets, Asia Pacific, also wirklich, wo lokale Expertise gefragt ist, wo die Analysten vor Ort sitzen, wo vielleicht nicht so viel Research auf der Kategorie drauf ist, wie jetzt zum Beispiel in Nordamerika oder in Japan, dass solche aktiven Fondsmanager da wirklich eine bessere Outperformance-Ratio liefern als jetzt aus den Developed Countries. Kannst du sagen, du benennst jetzt in eurer Studie, wie viele Fonds es schaffen, besser zu sein als der Vergleichsmaßstab. Kann man mit eurer Studie auch sagen, um wie viel Prozent sie besser sind? Also die sagen wir mal die Hälfte oder sagen wir mal ein Drittel, je nachdem, welche Kategorie man jetzt so nimmt, oder vielleicht auch nur 8%, wenn man nach Deutschland guckt, sind besser. Sind die dann gerade so eben besser oder waren sie teilweise deutlich besser? Gibt es da auch Datenmaterial? Das haben wir in dem letzten Jahr nicht ausgewertet. In der Studie 2022 hatte ich mal so eine Kennzahl verfasst, aber für 2023 habe ich sie leider nicht dabei. Kriegst du das noch ungefähr zusammen? War das... Das ist, da kann ich jetzt leider keine Zahl liefern. Bevor ich jetzt was Falsches sage, würde ich dann nochmal schauen, ja. Ja, gerne, alles gut. Also letztlich ist es spannend, Sie haben es outperformed nach Kosten. Nick hat das vorhin schon mal nachgefragt, genau, das ist das Entscheidende. Also Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich total bestätigt. Wir waren ja auch sehr überrascht, aufgeregt, was der Florian jetzt da mit Wasser um die Ecke kommt. Ja, weil ich meine, das ist unser täglich Brot, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und Philipp und ich haben eine klare Meinung. Wir sagen halt, jeder, der investiert, macht mit dem ETF nichts falsch. Aber wenn es ein bisschen mehr sein darf, dann ist ein gutes Fonddepot, wo man wirklich guckt, wen sucht man sich daraus, schlägt dann oder kann ein ETF-Depot schlagen. Und ich fühle mich da bestätigt, wenn ich sehe, dass es dann doch in der Regel so 20-30% der aktiven Fondsmanager schaffen können oder es schaffen auch in der Praxis. Und was ich wirklich super finde, am Ende des Tages haben beide recht. Also die Leute, die absoluten ETF-Fanatiker, die kommen und sagen, ey, was wollt ihr mit euren aktiven Fonds? ETFs sind zu 80% besser oder zu 70%. Ja, Leute, ihr habt recht. Und dann gibt's halt die Fonds-Fanatiker, die sagen, nee, es geht nicht über einen aktiv gemanagten Fonds. Da sage ich, ja, ihr habt auch recht, weil wenn die sich halt die guten raussuchen, dann sind sie besser als die ETFs. Nur für Leute, die vielleicht gar keine Ahnung haben und gar nicht wissen, was sie kaufen sollen und vielleicht bei einer Bank schlecht beraten werden, da machst du halt mit dem ETF erstmal generell nicht so wahnsinnig viel falsch. Wie gesagt, wenn es etwas mehr sein darf, dann ein bisschen tiefer einsteigen und dann glaube ich, dass wir mit einer aktiven Fondsstrategie unterm Strich besser fahren, langfristig. Ja, und weißt du, was ich auch immer da an der Stelle feststelle? Wenn die Leute so sich langfristige Entwicklung angucken, machen sie sich das in der Regel oft sehr einfach. Und wir denken immer als Anleger, wir kriegen es hin, nahezu emotionslos unsere Geldanlage zu betreiben. Aber es ist ja schon auch nachweislich, da gibt es Studien drüber so, dass sich 1.000 Euro Verlust viel schlimmer anfühlen als 1.000 Euro Gewinn. Und in dem Moment, wenn ich mir jetzt hier eine Langfrist-Performance angucke, dann sieht es vielleicht manchmal die Welt zu einfach. Die Gefühle, die ein Anleger hat, wenn es mal in Krisenszenarien sind, viel stärker zu berücksichtigen, als dieses, alles ist gerade langfristig toll. Und da ist schon wirklich, wenn man da jemanden an der Seite hat, der einem hilft, der einem vielleicht ein bisschen Bounce nach unten sozusagen abnimmt, also dass man nicht so einen ganz großen Verlust hinnehmen muss, schon viel, viel hilfreicher, als würde man die letzten Prozentpünktchen herauskitzeln wollen, nur um irgendwo besser dazustehen. Und man muss halt ganz klar sagen, ich finde es wirklich eine super Sache, dass es Unternehmen wie Scope gibt oder dass gerade Scope sowas auch macht und komplett transparent. Also ihr seid ja unabhängig, das heißt, da hat ja jeder auch die Möglichkeit, sich genauso zu informieren. Philipp und ich machen das auch im Beratungsalltag, dass wir dann auch eure Plattform nutzen, um dann auch Research zu machen und das kann jeder andere auch. Und von daher, da können wir uns alle glücklich schätzen, dass wir wirklich diese Möglichkeit haben. Und so kann sich jeder seine Frage am Ende auch selber beantworten, ohne jetzt irgendwie vielleicht seinem Bankberater vertrauen zu müssen oder wem auch immer. Weil am Ende, klar, haben viele Leute auch Eigeninteressen. Und da hat man dann eine Institution, die es unabhängig macht und selber gar keinen Vorteil hat. Euch kann es egal sein, wer am Ende da oder welches Ergebnis bei rauskommt. Genau, also die Studie ist frei verfügbar. Also jeder, der an der Studie interessiert ist, findet sie bei uns auf der Plattform zum Download. Kann man sich die Zahlen nochmal alle detailliert anschauen. Wir verlinken die auch gerne auf unserer Plattform www.geldlehre.de, da findet ihr das auch. Da kommt ihr auch zu der anderen Folge mit Florian. Und ich finde, damit haben wir doch diese ganze Welt mal gut umrundet, aktiv versus passiv. Es gibt, glaube ich, kein richtig und kein falsch, sondern es gibt interessante Erkenntnisse, die sich auch jedes Jahr mitunter verändern. Und auch das kann Gründe haben. Florian, hast du noch irgendetwas, was du über diese Studie noch berichten möchtest, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben? Vielleicht in aller Kürze eine Überraschung, wo ich jetzt gerne nicht gerechnet hätte. Aktien Nordamerika. Überraschend auch. Genau, Aktien Nordamerika. Ich hatte es gerade erwähnt, die glorreichen 7, die schon sehr, sehr gut gelaufen waren. Hätte ich im letzten Jahr erwartet, dass die Outperformance Rate schon ein bisschen niedriger liegt. Liegt aber tatsächlich fast bei 30%. Das heißt also, selbst für Nordamerika und den steil ansteigenden Tech-Sektor gab es noch genügend aktive Manager, die es geschafft haben, den Vergleichsindex zu schlagen. Und was wir noch auch immer untersuchen, ist nicht nur die Anzahl der Fonds, die schaffen, den Vergleichsindex zu schlagen, sondern welches Volumen quasi es schafft. Also da schaut man, welche Fondsvolumen aggregiert quasi größer oder besser sich entwickelt haben als der Vergleichsindex. Kannst du das mal ganz kurz einordnen? Was bedeutet das für die Anleger, die sich jetzt nicht so damit diesen Fachbegriffen auskennen? Genau, das ist einfach nichts anderes. Also die Quintessenz aus dieser Untersuchung ist, schaffen es denn die großen, also diese bekannten Milliardenfonds, in den Vergleichsindex zu schlagen? Oder sind es eher diese kleinen Fonds, die vielleicht von Boutiquen kommen? Ja, das ist quasi spannend. Schnellboot gegen großer Tanker, das ist ja auch schon oft in unserem Podcast ein Thema gewesen. Genau, und da kann ich zum Beispiel sagen, das war eine Beobachtung für Aktien Deutschland, Aktien Euroland oder auch für die Schwellenländer war es so, dass für die drei Vergleichsgruppen eher die kleineren Fonds, die im Vergleichsindex schlagen konnten im letzten Jahr. Das heißt also, die Spezialitäten oder die Boutiquenfonds hatten da im letzten Jahr die Nase vorn. Ja, auch spannend. Nick, hatten wir auch schon häufig mal hier im Gast. Ich erinnere mich an Henning Gebhardt, Ich erinnere mich an Bellevue, die ja da viel davon gesprochen haben, dass ihr Fonds eher ein Schnellboot sei und dementsprechend schneller auch auf Marktbewegungen agieren kann als ein sehr großer Fonds, der natürlich sehr viele Millionen an einzelnen Unternehmen hält und dann viel schwieriger diese Position an den abverkaufen kann oder auch signifikant dazukaufen kann. Ja, cool. Da sagt man ja auch manchmal werden die Fonds zu groß, ne? Und dann haben es dann schwerer, die alte Performance wieder reinzuholen. Haben wir auch schon ein, zwei Mal besprochen. Spannende Geschichte. Vielen, vielen Dank. Ich fand das sehr, sehr aufschlussreich. Nick hat auch schon gesagt, wir fühlen uns ein bisschen bestätigt und gestärkt, wenngleich wir auch nicht sagen wollen, dass ein ETF verkehrt wäre. Für viele da draußen, fangt an, euch mit eurer Geldanlage zu beschäftigen. Am Ende gilt es vor allem, Fehler zu vermeiden und nicht den letzten Prozentpunkt rausquetschen zu wollen. Und da ist mitunter mit einem breit aufgestellten Welt-ETF auch gar nicht so verkehrt. Für alles Weitere stehen wir gerne zur Verfügung, unterstützen. Und dann würde ich tatsächlich, mein lieber Nick, mal gucken, mal einen Blick nach Bünde, die Folge auch zumachen wollen. Ja, also es war wahrscheinlich schon aufgefallen, normalerweise würden wir den Florian das nach dem Zitat fragen. Jetzt ist uns allerdings aufgefallen, dass wir den Florian vorher nicht gefragt haben, ob er eins mitbringt. Also selber schuld. Aber Philipp, du weißt ja, ich bin ja wirklich spontan und multitaskingfähig. Ich habe jetzt mal gerade schnell auf die Schnelle bei Peter Lynch angerufen. Hat gesagt, okay, Mensch, klar. Peter, erzähl. Schieb mal gerade ein Zitat rüber und das passt ganz gut in die Folge. Und wir müssen auch immer gucken, was hatten wir noch nicht nach gefühlt 6000 Folgen, die wir schon hatten. Aber der Peter Lynch hat gesagt, investieren ohne Unternehmensrecherche ist wie Pokerspielen, ohne in die Karten zu schauen. Das passt einerseits gut, weil ich am Wochenende Poker gespielt habe, und das passt andererseits gut zu diesem Thema. Also Peter Lynch sagt ganz klar, nee, es macht Sinn, einen Fonds aktiv zu managen, weil du musst ein Unternehmen auch begleiten und schauen, wie es sich entwickelt und im Zweifelsfall auch mal die Reißleine ziehen. So würde ich das jetzt mal übersetzen. Ja, sehr cool. Kann man doch mal machen jetzt. Also spreche ich jetzt gerade für Florian Koch. Ich hoffe, das ist in deinem Sinne. Das passt. Du, der berühmte Nick Stieglitz hat ja auch mal ein Zitat gesagt in Folge 3, ne? Pack ein den Käse. Wer nicht weiß, was das bedeutet, muss da unbedingt nochmal reinhören. Da haben wir natürlich auf auch unsere Fall. Kleine, das waren so unsere Anfangsfolgen, das ist noch ganz niedlich, wenn man sich die so anhört. Da haben wir mal versucht, einen Vergleich ETF versus Fonds zu ziehen. Und da ist das Zitat vom Stieglitz, pack ein den Käse. Ja, also super, Philipp, das ist ja eigentlich jetzt quasi die Folge von der Folge 3. Genau. Nach 60 Folgen Geldlehre kommen wir wieder aufs Spiel. Genau, und jetzt fundamental untermauert, also besser geht's ja gar nicht. Also ja, am besten beide direkt, Philipp, du musst das irgendwie schneiden, dass die beide direkt in einem Rutsch durchgespielt werden, und dann seid ihr, glaube ich, top informiert. Großartig. So machen wir das. Vielen lieben Dank, lieber Florian. Grüß deine Kolleginnen und Kollegen von Scope. Macht weiter so, unterstützt uns, unterstützt die Anleger da draußen. Lass uns gemeinsam etwas tun, dass die Bürger dieser Republik ein bisschen mehr aus ihrem Geld machen, damit es am Ende nicht leer ausgeht. Das ist ja auch das Motto unseres Podcasts. Wir hoffen, dass wir dich bald mal wiedersehen und sagen an der Stelle tschüss, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Das war Geldlehre, der Podcast für deine finanzielle Bildung. Damit dein Geld nicht leer ausgeht, abonniere den Kanal und schalte auch nächstes Mal wieder ein. Geldlehre, das Original. Und nur echt mit Doppel-E.